Und diejenigen, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind Insassen des Höllenfeuers, ewig darin zu bleiben. Ein schlimmer Ausgang.